Aus Anlass des 23. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung fanden in Island, Äthiopien und Angola Gedenkveranstaltungen, Gesprächsrunden, Vorträge und Leseveranstaltungen statt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder teilnahmen, würdigten die Redner Kim Il-sung als hervorragenden Politiker, siegreichen Heerführer, gütigen Vater aller Menschen und unvergleichlichen Heiligen Mann.